danke für die Ehre, dass ich dein Mann sein durfte. Ich bin jetzt ein Mensch ohne Reue. Ein glücklicher Mensch. Du warst mein Leben, Molly. Aber ich bin in deinem Leben nur ein Kapitel. Es wird noch mehrere geben. Das verspreche ich dir. So, und jetzt kommt es. Das Entscheidende. Hab keine Angst, deine neue Liebe zu finden. Achte auf das Signal, dass es wirklich das Allergrößte ist.